Gespräch 2. Ja, hallo, Martin Berger. Hi Martin, ich bin's, Yannick. Hi, du warst krank. Was war denn los? Ich hatte Grippe und ich musste im Bett bleiben. Es war total langweilig. Ach, das glaube ich dir. Aber keine Angst, in der Schule war es auch nicht viel besser. Naja, zum Glück bin ich jetzt wieder gesund. Das heißt, ich kann am Freitag zu Florians Geburtstag. Gehst du auch hin? Ach, ich weiß nicht. Ich habe gar keine Lust. Warum denn nicht? Ich kenne da wahrscheinlich niemanden. Doch, mich zum Beispiel. Ach, komm doch mit. Das wird sicherlich lustig. Bitte. Na gut, aber was sollen wir mitbringen? Das habe ich mir noch nicht überlegt. Wie viel Geld hast du denn? Nicht so viel. Ich habe in den letzten Monaten nicht viel gespart. Was meinst du? So 4 bis 5 Euro für jeden? Ja, das ist okay. Gut, dann haben wir 8 bis 10 Euro. Aber was kann man dafür kaufen? Vielleicht eine CD? Puh, du weißt doch, er hat mindestens 500 Stück. Außerdem kostet eine gute CD mehr als 10 Euro. Stimmt, du hast recht. Ein Buch vielleicht? Martin, sein Zimmer sieht aus wie eine kleine Bibliothek. Überall Comichefte und natürlich Bücher ohne Ende. Oder irgendwas mit Fußball? Oder etwas für sein neues Rad? Vielleicht, aber das ist sicher zu teuer.